Die Esoterik der Nibelungen. Siegfried, der Christus des Abendlandes. Man muss es erneut sagen, dass schon in vorgeschichtlichen Zeiten eine große Zivilisation oder eine nordisch-arische Welt bestand, sozusagen als ein unmittelbares Geisteserbe des Kontinents Hyperborea. Dort fand eine magische Wissenschaft von der Liebe und der Macht des Willens ihren Ausdruck, die sich auf das gesamte Firmament bis hin zu den am weitesten entfernten Milchstraßen auswirkte. Die Westgoten, die Merowinger, sind die aus ihrer früheren Größe herabgesunkenen Überreste aus jener Welt der Giganten. In den nordischen und germanischen Heldensagen, der Edda und dem Nibelungenlied sind jedoch Bruchstücke daraus als Mythen oder Legenden überliefert. Man muss sie ausdeuten. Wir wissen, dass die Walküre von Wagner und den Romantikern in eine andere Form gebracht, ein unsichtbares Wesen ist, eine geistige, die innere Frau. Es ist die innere Lilith, die Sternengefährtin des Kriegers, die an seiner Seite geht in Gedanken, wie es Parzival riet, während des Kampfes um die Eroberung des Grals, im Tode und in der Transfiguration, in der Verklärung. Sie ist die innerliche Geliebte, die dem Geliebten in Valhall das ewige Leben gibt, eben den Gral, ihm, dem toten und wiedererstandenen Helden. Hier wird ein Einweihungsweg offenbar. In der verchristlichten Gralslegende merzte man die Walküre sowie die Siegfried unsichtbar machende Tarnkappe aus. Sobald er sie aufsetzte oder in sie eintrat, konnte er hören und sehen, konnte aber von niemandem gesehen werden, und seine Kräfte wuchsen auf die Stärke von 12 Mann an, die Schlüsselnummer. Siegfried hatte die Kappe dem Zwerg Alberich, dem obersten Hüter des Nibelungenschatzes, geraubt, einem Elementarwesen. Der eingeweihte Magier kann diesem nur Befehle erteilen, wenn er ihn am Barte packt. Er wird ihm dienstbar. Er hütet den Schatz der unterirdischen Welt, der auch dann, wenn man ihn verausgabt, unversieglich ist, wie die Speise im Kelche des Grals, ein von höchster Initiation und Kraft kündender, im Erdinnern der Kabiren aufbewahrter Schatz. Die Tarnkappe ist der für die Augen des Fleisches unsichtbare Astralkörper. Sie ist das Nessushemd, ist Kundalini, eine Unsichtbarkeit verleihende Kraft, mittels derer man in den Astralkörper austreten und auch diesen Körper materialisieren kann, ihn nach Wunsch sichtbar oder unsichtbar werden lässt. Über diese Kraft verfügten einige altgermanische Virjas und Helden. Ein schwacher Abklang hiervon findet sich noch im Nebel des Nibelungenliedes. Ein ganzer tantrischer Einweihungsweg der rechten Hand ist in den Begriffen Walküre und Valhall enthalten, der immer mehr der Auflösung und der Verstofflichung anheimfielen, eine solare Esoterik, die ein Teil des Gralsgeheimnisses hätte sein sollen und die in geschichtlicher Zeit, nachdem die Römer und Christen ihre große Zerstörungsarbeit am wirklichen Altertum vollendet hatten, in der Edda und im Nibelungenlied, welches man ihres ursprünglichen Sinnes beraubt hatte, überliefert worden waren. Es existiert eine unbekannte und höhere ariogermanische Einweihung, die sich hinter diesen Epen, ihren Sagen und Mythen verbirgt und die insgeheim in den inneren und geschlossenen Kreisen der hitlerischen Esoterik der SS wieder zur Geltung gelangt ist. Siegfried ist ein initiierter Held, ein Virja, der danach strebt, zu einem Divya, einem Gottmenschen, einem Übermenschen, einem Sonnenmenschen zu werden. Er hat einen von den Führern der inneren Erde bewachten und von den in die Nebel des Grals und der Nibelungen eingehüllten, von Zwergen beschützten Schatz erobert. Er hat auch einen Lindwurm genannten Drachen getötet. Von Wurm her kommt der Name der Stadt Worms, um zu der Zeit, als die Tragödie der Götterdämmerung bereits im vollen Gange war, ihren mythisch-symbolischen Charakter hervorzuheben. Nicht nach der Stadt Nivelle in den Ardennen der Merowinger ist sie benannt, wie man annehmen könnte, sondern nach dem gemeinsamen mythologischen Ursprung dieser Nachfahren der Hyperboreer, der sich im Dunkel der Jahrtausende und im mystischen Geheimnis der hohlen Erde verliert. Die Nibelungen stammen von der königlichen Rasse der Ostgoten ab, die gegen Ende des Epos als die Begleiter des Königs Dietrich von Bern auftauchen. In Worms lebte ein böser Drache. Es gibt solche und auch noch Mammuts im Inneren der hohlen Erde. Auf den Geldstücken der hohen Staufen war ein Drache eingraviert. Es gab in Worms ebenfalls Dolmen und Giganten, wie in dem in den Ardennen gelegenen Stenai. Dort kann man noch den Siegfriedstein sehen und man hat ein 45 Fuß tiefes Grab gefunden, das man für das des Helden hält. So ist also Siegfried ein burgundischer, merowingischer oder westgotischer Riese, ein Hyperboreer, der vom Stern des Luzifers herabgekommen ist. Jedenfalls ist er der Archetyp des jungen, zum Opfer dargebrachten Totenhelden. Er ist Dionys und auch der Christus des Abendlandes, Apollo, Abraxas, Luzifer. Das Self, wie C.G. Jung meinte, die Seele des Abendlandes, der nun in einer Wiedergeburt ohne seine frühere Pracht und Herrlichkeit im semitischen Mythos vom Gekreuzigten seinen Ausdruck findet, dem Nietzsche seinen Dionys entgegenstellt. Es existiert ein seltsames Gedicht religiösen Charakters, in welchem Christus ein germanischer König ist. Und wer kann sich dafür verbürgen, dass es das nicht war? Jenes Gedicht heißt Heliand und stammt etwa aus dem Jahre 830 unserer Zeitrechnung. Hält man sich an die Berichte von Hermann Wirth und Jürgen Spanuth über Atlantis und die nordisch-arischen Invasionen in Kleinasien, an den Untergang eines Kontinentes Hyperborea und zieht man in Betracht, dass eine weitgehende Verfälschung der Vorgeschichte, also alles dessen, was vor der Entstehung des Geschichtsbildes, welches man uns untergeschoben hat, stattfand, und auch die große Verschwörung und die Fälschung von Mythen und Legenden, wer könnte dann noch bezeugen, dass Jesus kein Arier, das heißt ein nordischer Habiru war, wie David, Salomo oder Salman und Josua? Oder war er etwa ein vom Berge Meru gekommener Merowinger?